deiner Zukunft seh ich dich und mich zusammen auf einem Weg. In der Zukunft seh ich dich und mich, wie wir zusammen sind. Ein Blick in die Zukunft. Wir zusammen sind.